Im Bauwesen Koreas wird der neu entwickelte Smart-Schleifroboter im großen Umfang eingeführt. Dieser mobile Roboter schleift die Fußböden, was bisher als eine manuelle Arbeit galt. Es kann auch durch Fernlenkung gesteuert werden. Der neue Smart-Schleifroboter führt trotz der komplizierten Bodenbeschaffenheiten verschiedene schwierige Schleifarbeiten effektiv durch.